Live. Europe's biggest dance show. Dance-Fans, wir sind soweit. Der Final Countdown startet jetzt. Hier ist Jan-Christian Zeller mit Europas größtem Dancefloor. Noch Sektor-Exclusives, aber wir sind auch bereit für die internationale Show, die mit Topic ja nachher auch hier aus dem 1Live-Haus kommt. Bis 1 Uhr Nonstop Dance. Wie lange dauert's noch bis zum Start in London? Hey Leute, ich bin's Topic und nach 90 Minuten to go, bis Europe's biggest dance show endlich losgeht. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning, do you still want me? Jonas Miracle Maker. Bigger geht immer. Eins live. Europe's biggest dance show. Und damit hello everyone zum Warm-up für die größte europäische Dance-Party im Radio, die größte von allen. Ich habe ja jetzt noch eine Stunde und 20 Minuten auf der Uhr bis zum Start bei Danny Howard von BBC Radio 1. Und wir machen das ja alles nicht zum ersten Mal. Wer von euch war dabei, als zum Beispiel Robin Schulz für Europe's Biggest Dance Show hier im 1 Livehaus aufgelegt hat? Wir haben das ja sozusagen zu einem Mini-Privatclub umgebaut und vielleicht erkennt sich ja nochmal der oder die einen von euch. Wir hatten euch mit dabei. One massive Friday night. One huge night of dance. Broadcasting to millions across Europe. This is Europe's biggest dance show. Oh, der schönste Moment war eigentlich, wo wir im Radio gesungen haben. Mega Veranstaltung. Hammer, ey. Ich geh jetzt auch nur noch in den Club mit Sonnenbrille. Wir haben hier auf jeden Fall alles gefühlt. Bei uns ging alles einfach so durch. Ich denke, wenn man so nah dran an Robin Schulz zum Feiern kommt, das kann man einfach nicht mit irgendwelchen Festivals oder irgendwelchen Diskotheken vergleichen, wo der auflegt. Also ich finde schon, dass er das Publikum absolut mit einbezogen hat in sein Set und wirklich ja, alles gegeben hat und das auch wirklich so bei uns ankam. Wir haben mit ihm Party gemacht, natürlich für ganz Europa. Getanzt für 1000. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Einsatz. Robin Schulz für Europe's Biggest Dance Show ist schon legendär, würde ich sagen. Jetzt Robin Schulz History. Hier kommt Sugar. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Take my advice before you play with fire. Do think twice, and if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Feeling so gifted. hört ihr Europe's Biggest Dance Show in 1 Live. Wo danst ihr mit? Wo macht ihr euren eigenen Dancefloor heute Abend auf? Für Tweets und Posts nehmt einfach den offiziellen Hashtag zur Show. Hashtag Biggest Dance Show in einem Wort. Damit ich das hier sehe, damit alle anderen Radio-DJs in ganz Europa das sehen. Oder schickt jetzt schon eine Sprachnachricht. Könnt ihr auch mal auf Englisch versuchen, dann kann ich euch nachher mit reinnehmen in die internationale Show, wenn ihr möchtet. Entweder 1Live-App, den Messenger oder WhatsApp 0221 5678 9111. Und entdeckt absolute Dance-Music-Geheimtipps aus anderen Ländern. LF System aus Schottland. Friday then, this Saturday, Sunday. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. true story. Eins live. Europe's biggest dance show. Ich sage welcome to the show, das sage ich natürlich euch, weil ihr heute Abend mit dabei seid. Aber ganz besonders sage ich das auch zu unseren neuen Friends in der Ukraine, die heute Abend zum allerersten Mal dabei sein werden. Wir haben übrigens den kompletten Timetable schon online. Wenn ihr auf 1live.de geht und ganz oben draufklickt, wenn ihr auf Topic direkt draufklickt, dann kommt ihr zum Timetable und da werdet ihr auch sehen, die Ukraine macht heute Abend das Finale von Europe's Biggest Dance Show. 0.30 Uhr bis 1 Uhr live übertragen aus Kiew. Und wir haben mit Danny Senko gesprochen heute Morgen von Radio Promin aus Kiew und er hat uns erklärt, warum ihm das so wichtig ist, dass die Ukraine in diesem Jahr auch mit dabei ist. Well, you know, this very special. Das ist für die Ukraine sehr besonders und für mich auch. In diesen Tagen hilft Musik vielen Ukrainern stark zu bleiben und weiter an den Sieg zu glauben. Wir freuen uns sehr, euch die Tracks vorzustellen, die momentan die ganze Ukraine begeistern. Bin ich sehr gespannt, sehr, sehr gespannt bin ich. Europe's biggest dance show. Mit 1 live consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence. Consciousness. Sentience of internal, external, or virtual existence. Consciousness. Of internal, external, or virtual existence. Consciousness. Seid ihr Team Consciousness oder seid ihr Team Titanium? Wo habt ihr mehr Gänsehaut? 11 cities. 10 countries. One massive night of dance. This is Europe's biggest dance show. You shot it. Ich bin Oliver Heldens, The Chainsmokers. Yo, what's up? Major Lazer here, Eins Live. Wir legen jede Woche die größten DJs der Welt für euch auf. Can you dance to my beat? Eins Live, DJ Session. Hey Sektor, ich bin Mogwai und wir liefern euch 3 Stunden feinster elektronischer Sound und exklusive Mixe. Come on. Dance with me. Los geht's mit meinen Lieblingstracks der Woche. Als Residents sind diesmal Format B am Start. Und diesen Samstag exklusiv Eliza Rose. She's a Live. DJ Session. Samstag, 22 Uhr in 1 Live und als Stream in der 1 Live App. 1 Live. 1 Live. Europe's biggest dance show. Ich bin Jan-Christian Zeller, wünsche euch einen schönen Nonstop Dance Friday. Der ganze Tag ist special, aber die Nacht wird besonders special. Ich schalte in genau einer Stunde von hier aus dem 1 Live House jede halbe Stunde in ein anderes Land, inklusive um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Topic in the Mix hier aus dem 1 Live House für ganz Europa. Warm up schon jetzt. Hey Leute, ich bin's Topic und ich leg später bei Europe's biggest Dance Show auf. Und als Warm up habe ich für euch schon mal Maupi mit Drugs from Amsterdam. Lost my way, don't know where I am, 'cause I got my buzz from Amsterdam. Hey. Don't know where I am, 'cause I got my buzz from Amsterdam. My way, don't know where I am, 'cause I got my buzz from Amsterdam. Show. Wherever you are, you'll always be the one who sit on the floor alone. And now the DJ's gone and all the lights are wrong. You see, I tried to find you, but my skin describe you. Baby, only one less ain't enough. Oh, my love, where did you go? Where did you go now? I wanna know. With all my love, where did you go now? Where did you go now? I wanna know. Where did you go? Entdeckt einen ganzen Abend lang neue Songs, neue Sounds. Wir starten hier immer eins live aus und dann gehen wir alle 30 Minuten von Sender zu Sender und von Land zu Land mit einem very special Guest aus dem Sektor für ganz Europa, für eins live mit dabei. Topic, nice to meet you. Hey, nice to meet you. Also auch wenn du inzwischen offiziell, also im Pass aus dem eins live Sektor ausgewandert bist, für uns bist du natürlich weiterhin Solingen Sektor und Sektor. Genau. Also darauf können wir uns verständigen. Ja, das auf passt. Jeden Fall. Haben wir das vertraglich vereinbart für alle Zeiten, egal wohin es dich auf der Welt verschlägt. Auf Lebenszeit, genau. Sehr gut. Also was mich ja besonders freut, ist, dass du auch immer mit anderen deutschen DJs immer so gut connected bist und deswegen immer ein bisschen eine Homebase hast. Ne? Nicht nur im Studio, letztens hier in der Westfalenhalle, als Felix Jähn Geburtstag hatte. Wer hat um 0 Uhr Happy Birthday angestimmt? Ich habe für ihn gesungen. Genau. Das erste Mal in meinem Leben habe ich auf der Bühne gesungen. Und das war für Felix Jähn sein Geburtstag. Nee, stimmt nicht. 2-3 Wochen vorher war ich etwas betrunken auf Stage und habe ganz kurz Laila angesungen, weil alle das hören wollten. Ist nicht dein Ernst. Ein bisschen peinlich. Aber Happy Birthday gewünscht hat man sich ja schon mal bei dir, dass du das um 0 Uhr spielst wahrscheinlich, oder? In deiner DJ-Karriere. Nee, das Spielen irgendwie gar nicht. Eher, dass ich das immer so ansage einfach. Weil ich glaube, ist jetzt so ein DJ-Set so ein bisschen komisch, wenn man das so spielt. Ja. Aber das Ansagen kam schon noch häufig vor. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ich drücke mich auch dann manchmal davor. Ja, die Ansage mache ich auch manchmal. Man kann nicht immer Nein sagen. Das stimmt. Ja, pass auf, sind wir hier heute verbunden, weil heute Abend machen wir hier Big Show, also noch größer, 1Live ist ja schon relativ groß, ne, als Radiosender, aber wir legen noch einen drauf. Du wirst auch sehr viel im Radio gespielt, auch viel im Ausland, aber normalerweise halt nicht überall gleichzeitig. Kriegst du Feedback aus anderen Ländern, wenn deine Songs da im Radio laufen? Ich sehe es oft auf Instagram, wenn dann Leute mich irgendwie markieren, wenn, keine Ahnung, die im Auto sind oder so und die filmen es gerade ab, dass es im Radio läuft. Das ist gut, ne? Ja, da freut mich auch immer. Ja, das kriegt man manchmal. Und auch von Freunden so, ne? Bei WhatsApp schicken die das manchmal irgendwie, ich bin da und da im Urlaub, du bist hier auch im Radio. Ja. Freuen wir uns auf jeden Fall auf ganz viele Nachrichten, auch heute Abend wieder, by the way. Deswegen Hashtag Biggest Dance Show. Das ist der internationale Hashtag, wenn ihr einen Tweet abschickt oder Posts auf Insta macht oder Story oder so, wo ihr gerade seid. Wo hört ihr heute Abend die Show und wo danst ihr mit? Eins. Live, Europe's biggest dance show. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. You're falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Singing loud. I'll be

offiziell losgeht. Und wir freuen uns auch über alle, die im Ausland zuhören, die jetzt nicht direkt im Sektor sind. Und wir stellen euch gerne ein paar Tracks vor, die auch in den anderen Ländern gerade sehr, sehr wichtig sind. Besondere Dance-Tracks von den Hosts der anderen Radiostationen, mit denen wir heute Abend zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit Jenny Green, die bei 2FM arbeitet. Bei 2FM, das ist Dublin, Irland, der Sender, der um 22 Uhr on air geht. 2FM. A1's Live. It's Jenny Green from RT2FM in Dublin. And I'm really looking forward to playing you a set of Irish dance and electronic tonight. This is a huge dance track from Dublin duo Obscure, and you can hear it in my mix later on tonight. Was das für ein nicer Track von Jenny aus Dublin, Irland. Die moderiert nachher ab 22 Uhr Europe's Biggest Dance Show. Ihr müsst nicht umschalten, ne? Ihr habt das schon kapiert. Ihr müsst einfach nur hier bleiben. In 1 Live, Europe's Biggest Dance Show, komplett bis heute Nacht um 1. Wambi Project Classic. Must be a reason why I'm making examples of you. king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. Schreibt mir über 1Live-App, könntet ihr mal die Pitch-Regler an euren Playern überprüfen? Ich glaube, die sind im Minus. Meinst du, soll schneller machen, noch schneller? Ich überprüfe das nochmal. Fischer, Yeah, the Girls kommt als nächster Track. 1Live, Europe's biggest dance show. Show. 30 Minuten to go mit Jan-Christian Zeller und Topic. Hey Leute, ich bin's Topic und ich leg später bei Europe's Biggest Dance Show auf. Und als Warm-up habe ich für euch nochmal Benny Benassi mit Satisfaction im David Guetta Remix. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

passt sehr gut in diesen Abend in unsere Playlist. Wie gefällt euch unsere Playlist heute Abend? 1 Live. Europe's biggest dance show. Wir haben ja schon den einen oder anderen neuen Track dabei und finden auch sehr spannend, was die anderen Radiosender heute Abend so in ihrer Playlist haben werden oder was wir gerade schon gehört haben, zum Beispiel von 2FM aus Irland, was ich gespielt habe. Ich kann direkt nochmal hier die Frage beantworten von, Dirk hat gefragt, ne? Eben lief ein Track aus Dublin, welcher war das nochmal? Der war so nice, ja, das war Obscure. Guck einfach mal 1live.de Playlist, da steht es drin, dann könnt ihr alles verfolgen, was dir jetzt gerade in der Warm-Up-Show passiert. Chris und Hund Miley sitzen im Auto und schreiben, freuen uns auf die Nachtschicht mit den feinsten Dance-Beats heute Abend. Genau. Zum Beispiel könnt ihr hören, was in Finnland gerade so passiert, in Helsinki. Der Sender heißt Ilex. Um 23.30 Uhr geht DJ Ryan da auf Sendung und einen Track von ihm bekommt ihr jetzt schon vorab. Hallo 1live, hey JC, it's DJ Ryan from Finnish National Radio Ylex here. I'm really looking forward to Europe's biggest dance show tonight. And here's one of the biggest remixes coming from Finland lately. This is from our heavyweight Jotto, remixing Vintage Culture and Good Boys. This is This Feeling. I just don't want this feeling to end. I just don't want this feeling to end. I just don't want this feeling to end. I just don't want this feeling to end. We'll be right back. Track vorab aus der finnischen Radioshow heute Abend. Danke DJ Ryan von Ylex. 23.30 Uhr, die finnische Show von heute Abend. This Feeling, Yotu Remix, habt ihr gerade gehört in 1 Live. We'll be right back. Wieder rausgekramt, fresh für 2022. Supermode, Tell Me Why. Medusa haben den Remix gemacht. In Europe's Biggest Dance Show, 11 Sender, 10 Länder, 5,5 Stunden Nonstop Dance. All over Europe. Und Topic ist heute Abend mit dabei. Ich freue mich ja, Topic, besonders auf die Ukraine als unseren neuen Partner hier in der Runde. 0.30 Uhr, die Show in der Ukraine. Warst du schon mal selber da? Nee, leider noch nicht. Nee. Aber in den anderen Ländern. Hast du alle gesehen schon? Hast du alle bereist? Hast du überall aufgelegt? Norwegen? Ja, Norwegen war ich. Ich überlege gerade. Nee, Niederlande habe ich tatsächlich noch nicht aufgelegt. Ach Quatsch, das ist doch direkt nebenan. Ja, aber ich glaube, ich habe da noch nie aufgelegt. Nee. Werde ich jetzt auf der ADE. Da werde ich das erste Mal dort spielen. Genau, das kommt ja jetzt. Es kommt ja auch noch. Oh Mann, es ist so viel los. Also Festivalsommer ist gar nicht richtig vorbei, geht direkt weiter in die Indoor-Season, ne? Genau, geht die ganze Zeit weiter. Und im Januar geht's dann auch wieder nach Australien für 10 Tage. Mega, mega. Was wäre von den Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, hier von unseren Partnerländern, was wäre dein nächstes Wunsch Urlaubsziel zum Beispiel? Soll ich nochmal aufzählen oder hast du dir eins gemerkt? Ich würde tatsächlich sagen Ukraine, weil das würde ja dann auch bedeuten, dass die Welt wieder heile ist und man wieder dahin kann. Das fände ich geil. Für die Ukraine dann auch. Props für die Antwort. Sehr gut. Sehr schön. Kannst du uns kleine Vorschau geben auf dein Set? Hast du die Playlist vor der Nase, wenn du dir die oder die Setlist so anguckst? Was hören wir denn nachher? Ja, mir hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht, das Set zu machen, weil da sind, ich glaube, 4, 5 Songs dabei, die ich halt noch nie selber gespielt habe irgendwie. Und ich finde es interessant, weil es halt so ein ganz bunter Mix ist von, ich glaube, der älteste Song in dem Set ist von 96, glaube ich. Also das Sample auf jeden Fall. Und 2 Songs da drin sind, die noch gar nicht veröffentlicht sind von mir. Deswegen ist es auf jeden Fall wirklich sehr breit aufgestellt, würde ich sagen. Spektakulär. Also sehr schön, dass du dabei bist. Haben wir viel Bock drauf, auf jeden Fall. Auch die anderen Sendungen kann ich dir empfehlen. Das ist sehr spannend, auch die anderen Radiosender und anderen Radio-DJs auch zu hören, weil einfach, es ist ein anderer Vibe, kann ich dir sagen. Auf jeden Fall. Cool. Also jetzt noch genau 8 Minuten to go bis zum Start der internationalen Show, bis zum Start von Europe's Biggest Dance Show. BBC Radio 1 in London ist traditionell, muss man sagen, wir machen das jetzt zum 5. Mal heute Abend. Also sie sind traditionell die Ersten, die loslegen heute Abend. Danny Howard fängt gleich an und ich spiele euch jetzt noch 2 Warm-Up-Tracks für Europe's Biggest Dance Show. Fett. London, Oslo, Cologne, Berlin, Stockholm, Dublin, Brussels, Vienna, Helsinki, Amsterdam, Kiel, 11 cities, 10 countries, one massive Friday night. This is Europe's biggest dance show. Blondish. Like, metto con su giù la la. Oh, siete Johnny. Europe's biggest dance show.